werd die slacht gewind. Pass gut auf dich auf und auf das ungeborene Kind. Ich weiß noch nicht, ob ich dich wiedersehe, auch weiß ich nicht, ob ich im Kampf bestehe. Alle Männer müssen sie mir. Alle Männer müssen kämpfen, yeah. Oh, das sag ich nun dir. Viele Männer werden sterben. Und ich bete, ich wär nicht dabei. Viele Männer werden sterben. Wenn's mich trifft, ob ich du verzeihst. Ich warte hier, bis du wiederkehrst. Ich glaube fest, dass du dich dem Tod verwehrst. Du wirst dein kämpfen, yeah. Oh, das sag ich nun dir. Viele Männer werden sterben. Und ich bete, ich wär nicht dabei. Viele Männer werden sterben. Und wenn's mich trifft, ob mich du verzeihst. Der Krieg ist vorbei, irgendwann. Dann kehr ich wieder heim, zu Frau und Kind. Ich fände euch, wär ich auch taub und blind. Alle Männer müssen kämpfen, müssen. der Krieg ist vorbei. Cassandra Steen, ladies and gentlemen. Andreas Vollenweider, vielen Dank. Billy Davis.